fröhlichen Mannen und lacht mit den Mägdelein. Und dann singt man und erzählt sich und dann scherzt man und ist fröhlich. Und dann trinkt man in einem Mägdelein einen goldenen, einen goldenen, einen goldenen Ruderwein. Einen goldenen, einen goldenen, einen goldenen. Ist heute grad Tanz, vergisst man die Sorgen und Bande und tanzt in den Morgen hinein. Und dann singt man und erzählt sich und dann scherzt man und ist fröhlich. Und dann trinkt man in einem Mittelein einen goldenen, einen goldenen, einen goldenen Ruderwein. Einen goldenen, einen goldenen, einen goldenen Ruderwein. Am Abend im Hochwälderlande, im Wirtshaus fühlt man sich daheim. Die Fröhlichkeit zieht in ein Ende und schuld ist wohl nur der Wein. Und dann singt man und erzählt sich und dann scherzt man und ist fröhlich. Und dann trinkt man in einem Mittelein einen goldenen, einen goldenen, einen goldenen Ruderwein. Einen goldenen, einen goldenen, einen goldenen Ruderwein. Und dann singt und erzählt sich, und dann scherzt man und ist fröhlich. Und dann trinkt man in einem Mittelein einen goldenen, einen goldenen, einen goldenen Ruderwein.